Hören Sie? Hören Sie? Was? Hören Sie nichts? Ah. Sie hören nichts? Nein. Wieso hören Sie nichts? Ich höre es dauernd. Ah. Das ist der Himmel. Ich höre nichts. Mein Gott. Für Sie habe ich gelebt und Sie hören nichts. Ich hasse Sie. Hier ist aller Hass zu Ende. Oh, was man daraus machen könnte. Ist der Hass zu Ende? Mach dich schön mit Doridor. Hören Sie endlich auf damit. Das war Ihr Fehler, gnädige Frau. Sie haben mich nicht geliebt, aber hier müssen Sie. Der Himmel schickt Sie zum Teufel, wenn Sie sich nicht mit mir versöhnen. Wieder 5 Uhr. Wissen Sie, was ich erfahren habe? Seit 2000 Jahren kommen die hier immer mit dem gleichen Jingle. Mit dem was? Jingle. Passen Sie auf. Wenn Sie zum Beispiel hören, dung, dong, dang, ding, Wellawan macht Molle wunderwuschlich. Hallo, Mutti, was ist denn mit meinem Pullover auf einmal? Aber Kind, und so weiter und so weiter. Und am Schluss wieder, ding, dang, dong, dung, Wellawan macht Wolle wunderwuschlich. Ich bitte Sie ernstlich. Ich sag ja nur, also diesen ständig wiederkehrenden akustischen Standard, den nennt man einen Jingle. Halleluja, hören Sie. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ja, und das seit 2000 Jahren, mal 365 Tage. Das macht 6000, macht 7000. Ja, verstehen Sie, warum die keinen Erfolg mehr haben? Ja, das wäre genau dasselbe, als wenn ich 10 Jahre lang immer das gleiche Waschmittel anbieten wollte. Können Sie sich irgendeine Hausfrau vorstellen, die so einen Murks noch an ihre Wäsche lässt? Ja, ich. Oh ja, ich weiß. Und ich habe daran gelitten. Sie waren mein Tod. Sie haben ein Genie getötet. Das freut mich außerordentlich. Also echt, ich mach schon mal überhaupt keine schießenden Weiber. Ich hätte sie erschlagen sollen. Mit einer Büchse Hundefutter. Doggy, der Vitalschmaus für den modernen Zweithund. Ich weiß, jeder hält uns für blöd. Aber Sie wissen nicht, was wir leisten. Da ist es wieder. Oh, hören Sie den Klang. Das war meine Schöpfung. Das Mahl ist beendet. Messer und Gabel ruhen auf schimmernden Teller. Und dann greifen erregte Fingerspitzen zu Dalton. Dalton. Die königliche Mundkuschel. Dalton. Das Spitzentuch der Könige. Aber es wird gar nicht mehr gesagt. Die Leute hören nur den Klang. Und jeder weiß, ja, Dalton liegt bereit, den Mund zu verwöhnen mit kuschelndem Hauch. Ich halte es für pervers, das Volk mit Papierservietten vollzupumpen, wenn die halbe Welt nichts zu fressen hat. Ich will Sie retten, verstehen Sie nicht? Der Himmel verstößt die unversöhnten Mörder. Lassen Sie sich von mir helfen. Sie haben das Volk verrückt gemacht. Sie haben aus normalen, vernünftigen Menschen Konsumwanzen gemacht, die nach eurem Mistpapier gegriffen haben wie zu einem Fetisch. Welch ein Beweis, dass es ihn brauchte. Und ich war es, der ihn geschaffen hat. Dass Sie nicht in der Hölle sitzen, halte ich für einen göttlichen Irrtum. Sie Undankbare. Ich bin der Einzige hier, der Sie versöhnen kann. Ich werde Sie dazu bringen, dass Sie mich anerkennen. Ich werde Ihnen die Augen öffnen. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich muss sagen, die erwartungsvolle Spannung auf Ihren Gesichtern bereitet mir einige Genugtuung. Es passiert ja nicht oft, dass ich Ihnen etwas mitteilen kann, was die Gerüchte des Hauses Lesko mir nicht schon aus dem Mund genommen hätten. Liebe Freunde, Sie alle haben es schon raunen hören, Dalton kommt. Ich darf Ihnen heute mitteilen, er ist da. Die Dalton Unlimited Pittsburgh Sacramento hat 5 Werbeagenturen des deutschsprachigen Raumes eingeladen, am 30. Oktober dieses Jahres in Zürich zu präsentieren. Eine dieser Agenturen sind wir, Lesko und Partner. Meine Damen und Herren, wir treten an gegen stärkste und prominenteste Konkurrenz. Der Etat beträgt zunächst 17 Millionen und es geht um ein Objekt, auf dem es weder Erfahrungen noch Präzedenzen gibt. Es geht nicht um Dalton Babynahrung oder Dalton Chemieprodukte. Es geht um eine Sache, für die es bis heute keine Werbung gab. Es geht um Papierservietten. Hallo. Haben Sie überhaupt zugehört? Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ein Verein von Wahnsinnigen, der nicht merkt, wie überflüssig er ist. Kompliment. Sie haben den ersten Schritt getan. Innerlich beteiligt sein, das ist es. Ich höre Ihr Herz atmen. Es ist atmungsaktiv. Blöd, aber brauchbar, sagte mein Lehrer immer. Nicht stimmen müssen die Dinge, sondern klingen. Ihr seid Zyniker, nicht? Wir sind Menschenkenner. Das klingt dann so. Schauen Sie mich, Frau... Wie heißen Sie eigentlich? Darf ich Sie Frau Irmgard nennen? Wie kommen Sie denn darauf? Statistisches Mittel. Die Normverbraucherin hat im Durchschnitt einen 7-stelligen Vornamen. 0,8 Kinder und bis zum 14. Lebensjahr 0,3 Mal Pickel gehabt, davon 82% im Gesicht. Ich kannte noch eine Welt, da gab es zu Weihnachten pro Normalverbrauch eine Sonderzuteilung von 62,5 Gramm Bohnenkaffee. Es war die unschönste Welt, die es je gab. Heute läuft der Kaffee den Leuten zu den Ohren raus. Sind Sie deshalb glücklicher? Ja. Und wir Werbeleute haben das Verdienst daran. Der Mensch weiß nicht, was er will. Ach, das ist doch... Wir sagen es ihm. Ihr seid Unmensch. Liebe Frau Irmgard... Ich heiße Ursula mit 6 Buchstaben. Ich bin eurer nicht würdig. Weiß, ich weiß. Sie haben sich den Mund abgewischt mit dem Handrücken wie ein Rebell. Man macht aber keine Rebellion gegen Millionen. Raschel, raschel, wisch, wisch. Dalton macht ein Mal zur Minna. Diesen Gedanken hatte ich ja, aber der Klang, es war scheußlich. Es war eine echte Sperre. Kannst du nicht anklopfen? Kannst du nicht hereinsagen? Sag mal, hat's dich? Liebe Zeit, der Mann, der säuft ja in Taschentüchern. Das sind erstens keine Taschentücher, sondern zweitens Papiertaschentücher. Und drittens sind das keine Papiertaschentücher, sondern Papierservietten. Was denn? Du fängst schon an? Ich denke, wir machen erst Brainstorming. Aber sei friedsam. Ich kenne doch die ganze Scheiße. Ich kenne sie doch länger als du. Der Boss sitzt da und geigt Hymnen, der Buschmann quatscht Philosophisches, der Hellwig kommt mit seinen Unterbewusstseinsarien, der Doktor klopft Jura, die Grafik fickt Embleme. Nein, mal langsam, ja? Jos Salbach! Herzkosemädchen, der Eyecatcher ist nicht eure Illu, gewöhnte das ab. Ich bestehe darauf, dass die Headline auf volle Breite läuft. Und zwar mindestens in 48 Punkt Halbfett, wie besprochen. Eine Liebe zum Hemd, die und das Hemd gilt. Da liegt die Aussage, nicht in der Elu. Okay, Ende. George, mach doch keinen Aufstand. Ich hab's dir doch so angewiesen. Da sind wir ja wieder beim Thema. Ihr setzt euch vor eure Blöcke, macht eure Strichmännchen und alle glotzen sagen, oh, oh, oh. Aber wir, Herbert, wir hier vom Text, wir sind die Denker. Werbung ist ein philosophisches Problem, kein optisches. Wenn du nicht so ein dicker Hund wärst, George, würde ich sagen, du überschätzt dich. Aber da kann ich der magerste Hund der Weltgeschichte sein. Hallo? Ja, Salbach? Ah, großer Meister, was gibt's? Der Syndikus. Ja, wer spinnt denn da so hoffnungslos? Gegen das Foto bestehen meines Erachtens absolut keine Bedenken. Ich habe nicht gesagt, Liz Taylor wächst mit Samson. Ich habe gesagt, die Großen dieser Welt greifen zu großen Namen. Kein vernünftiger Mensch wird dabei unterstellen, dass die Taylor in den Supermarkt rennt und sich unsere Schmierseite kauft. Ja, dann nehmen wir eben einen typischen Manager-Typ oder werden. Irgendwann, der sich wäscht. Also, das sind ja so Fahrer. Das war meiner Schuld, das ist ja nicht mehr damit. Also gut, ich mache mir noch mal Gedanken. Servus. Glaubst du, diese Scheißakademie, die haben mal irgendwas gelernt und damit rennen sie 100 Jahre lang rum. Die halten Werbung immer noch für eine Sprechrolle aus dem Charakterfach. Die Denker sind wir. Richtig, ja. Wir spinnen bloß. Sag ich doch nicht. Aber ihr kommt wieder mit den Visionen daher. Ihr seht immer was. Ihr seht das alles schon vor Augen. Eine riesige Papierserviette über einem glücklich leckenden Dorf seht ihr. Oder was weiß ich. Saalbach, egal wer dran ist, ich bin gerade auf dem Klo. Geht das? Herbert, ich sag dir genau, mit was die anderen kommen. Oh, Liebling, was ist denn so festlich an unserem Abendbrottisch? Hast du Geburtstag? Oh, Franz Ottokar, siehst du denn nicht? Dalton ist da. Das Wischiwaschi für geschmackvolle Münder. Und das ist genau die Richtung, in die wir nicht einen Strich marschieren dürfen. Mhm, wie willst du das machen? Weiß ich noch nicht, aber eines weiß ich, Herbert. Der Auftrag kommt hier ins Haus. Ja. Dalton landet bei Lesko und Pachter. Und weißt du warum? Hm? Weil ich es wünsche. Entschuldigen Sie, haben Sie ja zu Hause Papierservietten? Wozu wollen Sie das denn wissen? Wir veranstalten eine Umfrage über Verbrauchergewohnheiten. Ich habe keine Verbrauchergewohnheiten, merken Sie sich das. Aber ich kann ganz schnell gewöhnlich werden, wenn Sie sich nicht sofort schleichen mit Ihrem Mikrofon. Die Mistpink. Na los, hauen Sie schon ab. Aber nee, Frau, ich verstehe nicht. Verstehen Sie Ohrfeigen? Sehen Sie, das war Ihr erster Fehler. Wenn Sie stattdessen mit mir diskutiert hätten... Ich diskutiere nicht mit euch, Ganoven. Liebe Ursel. Ich bin nicht Ihre Liebe, Ursel. Ja. Sie werden mich noch haftbar machen für den Krieg von Troja. Er war ein Wirtschaftskrieg, wie alle anderen. Und ihr seid es, die die Wirtschaft zur Religion macht. Die Industrie, den Konsum. Den verdanken wir unser massenhaftes Dasein. 60 Millionen Rübenbauern nebeneinander sind ein Unding. Unser massenhaftes Dasein... Das von einer hungernden dritten Welt am Schlemmen gehalten wird. Für eure billigen Bananen schuften sich andere krumm. Was täten sie machen, wenn wir keine mehr essen? Sie sind doch ein ganz mieser Demagoge. Sie sind eine verbohrte Politbiene. Ich verstehe nicht. Verstehen Sie Ohrfeigen? Lieber Herr Saalbach, fassen Sie es auf als, wenn auch vielleicht unberufene, Kritik an einer Befragung, zu der Sie niemand beauftragt hat. Herr Lesko, es schien mir wichtig zu ermitteln, ob es ein Serviettenbewusstsein gibt oder nicht. Es gibt keines. Das hätte ich Ihnen vorher sagen können. Also echt, ich weiß nicht, was es da zu lachen gibt. Dieser engagierte Protest gegen uns, da steht doch der Feind, da ist doch die Front, an der wir nichts verkaufen können, meine Damen und Herren Kollegen. Und wissen Sie warum? Weil wir da durchschaut werden. Da wehrt sich ein Stolz gar nicht mal unbedingt dagegen, dass wir Konsum anheizen, sondern gegen die Art, wie wir das machen. Herr Saalbach, ich muss mich wundern, weshalb Sie immer noch Werbung machen. Ja, soll ich Steine klopfen gehen? Mir ist lieber, Sie bleiben bei uns und machen Werbung. Aber noch lieber wäre mir, Sie machten mal praktische Vorschläge zu Dalton. Es ist natürlich klar, dass wir zunächst mal eine neue Lebensgewohnheit schaffen müssen. Überspitzt gesagt, Essen ohne Aussicht auf eine anschließende Dalton-Serviette muss im Grunde unerträglich sein. Ist er satt, ist er platt, wenn er keine Dalton hat. Das ist Verbundwerbung. Wir können uns doch an jeden Käse hängen, an jeden Wein. Keine Lebensmittelwerbung mehr ohne Serviettenzwang. Es gibt da natürlich juristische Probleme. Auf Probleme ist geschissen, wir brauchen Ideen. Man könnte doch... Bitte? Nein, ist nichts. Ja, ich, sehr eine Familie, eine Art Dalton-Familie weltweiten Ausmaßes. Dalton, die Völker verbinden die Serviette in den typischen Kontinentalfarben. Meine Damen und Herren, bitte, ja, ich vermisse immer noch praktische Vorschläge. Ja, also ich sehe ein gewisses Protection Appeal. Ich sehe... Er sieht wieder was. Ja, durchaus, George. Ich sehe die Serviette in einer Art Schutzfunktion. Sie schützt ihre Benutzer gewissermaßen vor den Niederungen der Alltagsprobleme. Verstehen Sie, man benutzt sie Tag für Tag und jedes Mal vermittelt sie das Gefühl, solange man das hat, ist man noch oben auf. Ach, wie ich die Pein vergesse, habe ich Dalton vor der Presse. Herr Seilbach, die Kreativität Ihrer Abteilung ist ja inzwischen berühmt. Ich finde aber, naja. Gibt es einen Zusatznutzen? Der Mund ist ja nur ein sehr enges Anwendungsgebiet. Ich wünsche noch ein anderes. Herr Seilbach, bitte Ruhe, Herr Seilbach, die Frage ist durchaus berechtigt. Gehen wir konzentriert auf den Mund. Also das stößt natürlich nahezu in philosophische Bereiche. Der Mund ist ja, und das war schon den Griechen bewusst, ein... Nein, nicht die wieder Griechen. Ja, vielleicht geht uns weit. Ja. Und wenn wir die Serviette rund machen, kreisrund, also dass man hier irgendeinen Normverstoß zu einer neuen Norm erhebt, Dalton die Runde, die fröhliche Runde oder so. Rund und bunten Abend splattert sie vor deinem Mund. Wie sieht sie denn überhaupt aus? Vielleicht ist sie schon rund. Haben wir denn einen im Hause? Gut, dass Sie davon sprechen. Ich habe in dieser Sache genaue Instruktionen von Herrn Siegel aus Zürich. Wir sind da nicht abhängig von einer vorgegebenen Serviette. Wir können sie ganz nach deutschen Maßstäben gestalten. Ja, da würde ich vorschlagen, wir machen sie 2 Quadratmeter groß, mit Goldauflage und Biedermeierbord. Georgie, ist ja gar nicht. Hm. Nun komm, sag doch, was ist los? Hast du Probleme? Lisbeth, pass mal auf. Also, ich esse jetzt mal diese nicht übermäßig eindrucksvolle Suppe. Aber Georg, das ist ein ganz normales... Ich weiß. Gellers 3-Minuten-Wunder, Wasser erhitzen, aufgießen, schon strahlen die Augen ihrer Lieben. Bitte, Georg, sie enthält die gleichen Vitamine und Wirkstoffe, als wenn ich eine Stunde dran rumgekocht hätte. Das musst du doch am besten wissen. Mädchen, wir wollen sie streiten. Also, pass auf. Ich esse also die Suppe. Na, iss sie doch. Stör mich doch jetzt mal nicht. Ich lege den Löffel hin... Und dann greif... Wo ist denn die Serviette? Okay, Moment, ich hol sie rasch. Vergessen. Du hast die Servietten vergessen. Mein Gott, Georg, was soll denn diese Komödie? Lisbeth, bitte, mir ist das wirklich nicht komisch. Ich lebe davon, dass solche Vorgänge in mir etwas auslösen. Hier vollzieht sich ein Drama, praktisch ein wirtschaftlicher Backlash, größten Ausmaß, und du machst mir Szenen. Also nochmal. Ich lege den Löffel zur Seite. Und dann? Was tue ich dann? Georg. Lisbeth, wir machen uns eine Szene, weil die Serviette fehlt. Du springst extra auf. Ach, natürlich erst wischst du dir den Mund ab. Na, endlich. Und jetzt hör zu. Es sind soeben 2 entscheidende Dinge passiert. Erstens, du vergisst die Servietten hinzulegen. Und zweitens, sie fallen dir nicht mal dann ein, als ich bewusst nach dem Moment frage, wo sie dir hätten einfallen müssen. Ja, ist das so eine Katastrophe? Ja. Oder nein. Oder ist vielleicht ein Glücksfall, ich weiß es noch nicht. Na komm, hör doch auf. Wichtig ist aber ganz sicher, dass sich der Serviettenkomplex von A bis Z unter der Decke des Bewusstseins abspielt. Er dringt erst dann nach oben, wenn irgendetwas in dem üblichen Ablauf nicht klappt. Stell dir eine Serviette vor, die sich in irgendeiner Weise mit einer positiven Idee verbindet. Sagen wir mal, mit der Krebshilfe. Oh. Der große Dalton-Stifter... Das finde ich furchtbar. Ah, ja, du, aber Millionen Wein vorher griffen halt. Euch Werbeleuten ist nichts heilig, was? Doch, der Erfolg. du gemeine... Dalton-Servietten. Ich werde eine Ideologie daraus machen. Dalton-Servietten, Symbol einer freien Welt, die sich das Fett vom Maule wischt wie ein Gott. Ich sehe Dalton-Servietten flattern wie Banner über eine Insel der Seligen. Krebskranke aller Rassen und Klassen schauen auf Dalton und schöpfen Hoffnung. Ach, ist das herrlich. Eine Witwe, zwei Kinder. Was haben Sie damit erreicht? Die Daltons flattern über Europa und Lisbeth ist stolz auf mich. Erzählen Sie mir, was mit dem Jungen war. Gab's ihn wirklich? Wer? Was für ein Jungen? Den Gelähmten. Ach, der! Oh, dem geht's gut. Den gab's übrigens wirklich. Wirklich? Es gab ihn nicht, aber ich habe ihn geschaffen. Er war meine Schöpfung. Ich habe ihn dem Dunkeln entrissen wie einen toten Maulwurf. Heute spielt der Chauffeur auf anderthalb Flügeln. Mein Gott, Sie haben es sich leicht gemacht. Leicht? Leicht? Du ahnungsloser Engel, du. Gut. Hat dir geschmeckt? Ja, es war wundervoll. Oh, was ist das? Nein, das klingt ja also, ich finde das nicht in Ordnung. Spielt mal Lieder, seien Sie persönlicher, bisschen weiter. Komm, sehr missverständlich, Entschuldigung. Ja. Nochmal von vorn, ja? Ja, bitte. Gut. Hat dir geschmeckt? Ja, es war wundervoll. Oh, was ist das? Dreimal darfst du warten. Dalton. Eine echte Dalton. Weißt du, wie du jetzt aussiehst? Du siehst aus, als hättest du noch nie so gern gelebt. Mädelchen, du bist ja so unendlich vollkommen. Also das klingt ja schon so, als ob du unter die Bluse fassen wolltest. Das jetzt noch nicht, ja. Du musst etwas cooler machen am Schluss, auf alle Fälle. Ja, fangen wir doch lieber nochmal an, ja? Los, ja? Läuft? Ja, Band läuft dauernd. Ja, gut. Hat dir geschmeckt? Ja, es war wundervoll. Oh, was ist das? Dreimal darfst du raten. Dalton, eine echte Dalton. Weißt du, wie du jetzt aussiehst? Du siehst aus, als hättest du noch nie so gern gelebt. Mädelchen, du bist so unendlich vollkommen. Ja? Kann man was von brauchen? Ja, wir sind noch nicht ganz entschieden. Hm? Also ich meine, wenn ich das sagen darf, ist mir einfach nicht sinnlich genug. Also ich meine... Also das, Nein, ich meine, ich möchte keinen Geschlechtsverkehr, aber ich möchte einfach, dass Sie ein bisschen persönlicher, freundlich, nicht als hätten Sie schlecht geschlafen, die Nacht. Also. Moment, warte mal. Entschuldigung, Moment, ich bin Rottenmeiß. So, jetzt geht's. Hat es dir geschmeckt? Ja, es war wundervoll. Oh, was ist das? Dreimal darfst du raten. Dalton. Eine echte Dalton. Weißt du, wie du jetzt aussiehst? Du siehst aus, als hättest du noch nie so gern gelebt. Mädelchen, du bist so unendlich vollkommen. Dalton. Das Spitzentuch der Könige. Zum verrückt werden. Herbert, was denn mit den Fotos? Das sind keine Fotos, das sind Katastrophen. Die Servietten sehen aus wie ägyptische Pyramiden. Sie hätten aber aussehen sollen wie Engelsflügel von Botticelli. Ist das so schwer zu machen? Kann denn kein Mensch mehr fotografieren? Ah, Kollege Schimanski, wie leuchtet mein Auge. Ja, Boss, ich habe da jetzt meine Aufstellung beisammen. Ja, prima, her damit. Aha. Kuschelraschelig, mundsam, saugesam, speiselieblich, mundsympathisch, zauberzärtlich, gästeleid. Aha. Muschelkuschelweich, Septosamten, frühlingsfrischig, lippenlieblich, seidenschmeidig, haschelsamt. Meister Schimanski, da ist, soweit ich auf die Schnelle sehe, nur ein Treffer dabei und der ist doch weit weg vom Bunker, nämlich gästeleid. Aber da geht's lang. Nur voller jetzt. Wärmer. Und höher hängen, höher, mehr Glanz, verstehen Sie? Mehr Glanz, durchaus progressiv bleiben, durchaus ruhig ein bisschen neureich sogar, okay? Herr Buschmann, von der Produktgestaltung kommt nichts, sehe ich das richtig? Na, wir gestalten schon. Herr Buschmann, es geht hier nicht um die Gestaltung einer Cremedose oder was. Es geht um die optische Ausgestaltung einer einer Lebenshaltung, einer Weltanschauung. Wie sieht also, möchte ich von Ihnen wissen, die Serviette der Zukunft aus? Wir müssen darauf hinaus, dass sie als Helfer und Tröster und Begleiter der Menschen durch die Schrecknisse des Alltags praktisch... Natürlich, auch in diese Richtung kann man denken. Das muss unsere Konzeption sein, Herr Buschmann, ehrlich. Hallo, Schimanski-Herz. Hast du dir nochmal Gedanken gemacht? Ah ja, okay, komm, noch was. Wir brauchen einen anderen Namen für Serviette. Also praktisch eine Serviette, die nicht Serviette heißt und wo alle Leute assoziieren Serviette. Verstehst du? Servietten haben alle. Dalton dagegen aber hat er nur die Dings da eben. Tja, die Aufgabe der Presse wird natürlich auch darin bestehen, auf breiter Front ein Serviettenbewusstsein zu zeugen, das etwa abgestützt durch prominente Personen des öffentlichen Lebens. Ich denke da etwa an einen Serviettenball im Kanzlerbungalow zugunsten der bedrohten Tierwelt. Tierwelt ist scheiße. Wir brauchen keine Herde sterbender Elefanten. Die sind den Leuten viel zu dick, zu doof, zu blöd, zu weit weg, zu überflüssig. Wir brauchen den Einzelfall, ehrlich. Und ich möchte, dass Folgendes geschieht. Wir brauchen eine kaputte Figur, möglichst weiblich. Sonst männlich, aber mit ganz weichen Gesichtszügen, etwa bis 25 Jahre alt. Ohne Arme, ohne Beine, ohne Ohren, ohne Blinddarm, ohne Kehlkopf, ohne Schweißdrüsen, was weiß ich. Und den können wir wieder sehend machen. Immer noch taub. Ja, nun lassen Sie doch Ihr liebloses Meckern weiter. Der kann also plötzlich wieder atmen, wenn ein reicher Gönner ihm die $30,000 für die Operation gibt, klar. Er wacht also auf aus seiner Narkose, die Fernschreiber aller Presseagenturen warten auf den ersten glücklichen Piepser. Da kommt die OP-Schwester und sagt, heute gibt's Serviette mit Kartoffeln und Kapernsoße. Salbach? Lesko. Ja. Herr Salbach, ganz heißer Tipp direkt aus Kalifornien via Zürich. Aufhängen am Sex. Bitte? Folgender Background. Die Dalton Unlimited hat jetzt einen Grillreinigungsspray auf der Lafette. Die ganze Kampagne läuft über Po und Busen, angeblich. Aber wir müssen diese Komponente berücksichtigen. Was soll denn die Serviette am Arsch? Herr Salbach, ich verlasse mich ganz auf Sie. Oh mein Gott. Hat's dir geschmeckt? Mädelchen, wenn ich dich so anschaue, weißt du, was mir jetzt noch mehr schmecken würde? Hoppla, erst Mäulchen abwischen. Da. Eine Dalton. Ist das eine Liebeserklärung an mich? Spaß, bitte nicht jetzt. Daltons Mundgeliebte. Für die Höhepunkte. Georgie. Ganze Konzeption im Eimer. Was ist denn? Mädchen, pass auf. Po ist eine feine Sache. Aber es gibt Produkte, für die ist der absolut unfruchtbar. Georgie, reg dich doch nicht da auf. Da ist irgendein super Supensamu irgendwo in den Wolken irgendeines Konzerts. Man sieht sie nicht, man hört sie nicht, aber dann ist sie ein Furz. Und den fangen wir dann ein und verwandeln ihn zu einem Billionending. Wir sind Sachwalt eines Irrsinns, der uns nicht überzeugt. Georgie. Der ganze Lesko-Schuppen weiß, dass diese Dalton-festen Überfüsse sind wie ein Knopf im Opferstock. Aber wir machen uns kaputt, ihn da reinzukriegen. Komm, jetzt red mal sachlich. Wir sollen die Daltons am Sex aufhängen. Der Lesko hat da was Leuten hören. Ah. Da sagst du nichts mehr, nicht? Aber ich weiß schon, was ich mache. Wir werden eine zweite Konzeption schneidern. Wir machen eine so rabiate Sexkonzeption, dass dem Dalton oder Siegel oder wer da kommt, der Saft aus den Drüsen fliegt. Georg, bitte. Und daneben stellen wir unsere andere mit dem Supergelähmten. Und ich kenne die Amis. Die sind von morgens bis abends irre. Und dann haben die immer wieder einen Punkt, da reagieren die wie normale Menschen. Da sind sie unheimlich gesund. Und diesen Punkt müssen wir treffen. Und ich, der dicke Salbach, treffe ihn. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Sie haben ihn getroffen, nicht? Hm? Ich sage, Sie haben ihn getroffen, nicht? Wen? Den Punkt bei den Amis, verflucht. Psst. Entschuldigung. Du lieber Himmel. Also der Siegel war wunderbar. Dieser Zürich-Mensch da. Echt? War das ein Deutscher? Wahrscheinlich. Er sprach dauernd Englisch, gelesen hat er auf Deutsch. Sie haben ihn überzeugt. Wie ich gesehen habe, dass der dauernd mit dem Schäferhund rumläuft. Also pass auf. In dem Hotel da in Zürich, der Besitzer hatte eine Hündin. Und die war läufig. Also ich mich rangemacht und den ganzen Tag habe ich mich mit der rumgeballt auf dem Bett und so. Ich habe Sie was gefragt. Bin schon dabei. Also, wir präsentieren auf der Hotelterrasse, der Lesko trägt unsere Konzeption vor und dauernd der Hund an mir rum. Der Siegel linst zu mir rüber. Weißt du, Hundebesitzer, die schauen auf sowas. Korruption ist ein Scheißdreck dagegen. Nicht doch. Also pass auf, dieser Siegel. Also, wir sind fertig mit der Präsentation. Alles hängt an seinen Lippen. Aber der sagt überhaupt nichts, der Kuhkopf. Ich denk schon, Kacke im Kanonofen. Da steht er auf und sagt, you are nice boys. I'll see what I can do for you. Und das war? Weiß nicht. Am späten Abend jedenfalls auf der Terrasse am Zürichsee, schon fast Mitternacht, hatte ich dann noch ein Gespräch mit Lesko. Herr Lesko. Darf ich Sie stören? Bitte, bitte. Nehmen Sie Platz. Danke. Herr Lesko, wir haben bekanntlich eine sehr effektive Public Relations Abteilung. Und ich verstehe mich mit Herrn Ringer sehr gut. Weiß ich und freut mich auch. Um was geht's? Der Ringer hat drei Dinge rausgekriegt. Erstens, der Siegel schmalt im Amateur. Zweitens, er reist erst in der nächsten Woche ab. Und drittens, er lebt in Scheidung. Was wollen Sie daraus machen? Oh, wir stellen ihm, kurz bevor er abreist, eine komplette Schmalfilmausrüstung aufs Zimmer. Bestes japanisches Fabrikat. Sie hängen eine Karte dran. Gruß aus Deutschland. Und was ist mit der Scheidung? Die ist nun wieder, um zu sehen, im Zusammenhang mit der anderen Tatsache, dass er fast noch eine ganze Woche hier bleibt. Warum? Wir können das nur vermuten. So. Es ist nicht abwegig zu vermuten, dass das im privaten Bereich liegt. Meinen Sie nicht, dass eine Werbeagentur unseres Formats Grenzen kennen sollte? Nach unten? Herr Lesko, es geht um eine Bootsparty auf dem Zürichsee, das machen alle hier. Die Tatsache, dass auf dem Schiff mehr Frauen als Männer sind, ist natürlich nicht verwerflich. Werbung ist doch Ausdruck eines Könnens, einer grundsätzlichen Ahnung vom Leben, einer Beherrschung animalischer Phänomene. Herr Lesko, die verachten uns doch, die lachen doch über uns, diese ganze Medienbande. Weil wir so schön deutsch sind. So Büroklammerdeutsch mit dem Katechismus im Gehirn. Na, den zeigen wir doch, dass wir genauso robust sind wie die. Ihr Säue. Aber damit habt ihr es gemacht, nicht? Glaube ich nicht. Da war noch was. Vielleicht hat's das gebracht. Was denn? Tja, der Siegel ist ja dann abgeschossen worden. Der hat da irgendwie in so einem Bestechungsskandal drin gegangen. Ja und? Wir hatten ja nun keinen Verbindungsmann mehr zu Dalton. Ich bin also zum Lesko sofort in seine Wohnung. Herr Lesko, der Siegel ist im Müllschlucker. Das ist unsere Chance. Schicken wir dem Dalton ein Telegramm. Deutsche Zellulose beabsichtigt laut Insider-Info Serviettenkampagne, Start 1. Januar. Was sollen wir tun? Herr Salbach. Herr Lesko, wir haben so viel dafür gearbeitet und investiert, wir müssen den Auftrag haben. Herr Salbach, bitte. Es gibt doch gar nicht diese Insider-Informationen. Alle halten dicht, die Zellulose AG weiß noch gar nichts von diesem Dalton-Ding. Wollen Sie dafür garantieren, Herr Lesko, dass sie morgen immer noch nichts weiß? Egal durch wen? Herr Salbach, Sie sind entlassen. Liebe Hörer, es klingt vielleicht hart für Ihre Ohren, aber das sind Laute der Hoffnung. Es sind Zeugnisse eines Lebens, das monatelang im Koma lag und nun der modernen Wissenschaft ein unglaubliches Zeugnis ausstellt. Aber auch der Menschlichkeit. Amadeus Liebenau ist erwacht. Er wird wieder sprechen können. Er wird auch seine Finger wieder gebrauchen können. Und damit bestätigt sich, was schon lange gemunkelt wird, nämlich, dass ein berühmter Pianist sich seiner annehmen wird. Und wieder sehen wir, was auch in unserer Welt noch Privatinitiative vermag. Die Dalton Revival Pittsburgh Sacramento hat der Welt, der führenden Welt, ein ehernes Beispiel geliefert, dass Leiden vielleicht Läuterung ist und nur der Umweg zur Innewerdung des Menschen. Sekretariat Lesko? Ja, hier ist der liebe Saalbach. Kann ich Sie den lieben Herrn Lesko sprechen? Ich weiß nicht, ob ich Sie verbinden darf. Mädchen, mach es doch, mach es. Wenn er dich rauswirft, zu ist Ihr Mann. Also hoffentlich passiert nichts. Also gut, ich versuch's mal. Ja. Lesko? Ja, Herr Lesko, grüß Sie, der Himmel. Morgen ist 6 Wochen auf Quartalsende. Ich hätte mich noch gern von Ihnen verabschiedet. Nee, Saalbach, reden Sie doch keinen Mist. Ach. Sobald Sie wieder nüchtern sind, dann machen Sie mir bitte einige Vorschläge für Slogans für Babynahrung. Hä? Saalbach, ganz heißer Typ aus Pittsburgh, wir Genf, wir kriegen Daltons Babykomplex. Herzlichen Glückwunsch. Bleibt doch unter uns, klar? Na klar doch. Ehrlich. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ja, ja, Ursulchen, das kennst du alles nicht. Ja, das kennst du ehrlich nicht. Du siehst nur die Waschmittel und die Markenbutter und die Katzennahrung und den Spitzensenf. Hör doch mal. Hör doch mal, das ist Musik, ehrlich. Die Schlacht in dem europäischen Dalton-Etat ist ausgetragen. Durch eine glanzvolle Präsentation hat die Lesko und Partner den Sieg an ihre Fahnen geheftet. Jetzt wird sich zeigen müssen, ob es der Lesko gelingt, den Vorsprung vor der Zellulose AG zu halten und auszubauen. Dort ist man natürlich nicht schläfrig. Die Branche munkelt bereits von einer essbaren Serviette. Ob diese auf den ersten Blick unästhetische Idee Zukunft hat, darf man bezweifeln. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ach, entschuldigen Sie bitte. Ja? Sind Sie Herr Saalbach? Genau, und wer sind Sie? Ich bin eine Verehrerin von Ihnen. Ich hätte so gerne ein Autogramm. Würden Sie mir bitte diese Mundkuschel hier signieren? Oh Gott, das ist doch die letzte Schnecke. Steigen Sie ein, Sie interessieren mich. Danke. Wo fahren Sie hin? Ich fahre Sie hin, wo Sie hinwollen. Ach, dann fahren Sie mich doch bitte zum Bärenwald, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Da wohne ich nämlich. Okay. Herr Saalbach, ich habe 100 Mark überwiesen an diesen Amadeus Liebenau. War das in Ihrem Sinn? Genau. Jede Spende der Öffentlichkeit hat den Dalton-Etat entlastet. Das ist alles so ergreifend. Wie ich den im Fernsehen gesehen habe, da bin ich sofort zur Post und habe 100 Mark überwiesen. Warum sollt ihr das alles selber zahlen, habe ich gedacht. Das fehlt dann noch an der Serviettenwerbung. Hey, was ist denn mit Ihnen los? Herr Saalbach, haben Sie schon mal eine falsche Zigarette geraucht? Eine, die Ihnen keinen Frohgemut des modernen Lebens geschenkt hat? Was wollen Sie? Steigen Sie aus! Haben Sie noch keinen Slip getragen, von dem alle Frauen sagen, er sei der Slip, der einen Mann zum Manne macht? Was wollen Sie? Ich will Ihnen ins Gesicht spucken. So können wir nicht reden. Steigen Sie aus, hauen Sie ab! Natürlich steige ich aus, ich muss schließlich auf meinen Umgang achten. Ich habe hier übrigens ein Qualitätserzeugnis von höchster Präzision. Unter ständiger Kontrolle staatlich geprüfter Knallwissenschaftler. Oh Gott, es ist soweit, Herr Saalbach. Machen ich Sie werde Ihnen eine Serviette nachwerfen, eine echte Mundmuschel von Dalton. Ich werde Ihnen nachrufen, Liebling, du bist so unendlich vollkommen. Urdelchen. Kuhkopf. Urdelchen. Jodowida, Frauiva, Puffa, Puffidum, Urdelchen. Ich hab das doch alles gar nicht gewusst. Weiß ich doch, Mädchen. Komm, ist doch alles vorbei. Wir haben unsere Dinger gemacht. Du deins, ich meins, wie wir sie machen mussten. Du bist prima. Komm. Urdelchen. Kuhkopf. Urdel. Ja. Kuhkopf, Kalbskind. Urdelchen, alles in Ordnung bis dahin. Aber dann hast du einen Fehler gemacht. Du hast dich exponiert. Du hast dich zu erkennen gegeben. Man gibt sich nicht zu erkennen in jener Welt. Ehrlich nicht. Man säuft aus der Pulle, die sie einmal in den Hals hält. Verstehst du? Liebe verehrte Kundin, unsere Lebensmittelabteilung bietet Ihnen heute ein erlesenes Sortiment sonnengereifter Dosenfrüchte aus deutscher Vollernte. Die 350-Gramm-Dose zu nur einer Mark. Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie anspreche. Sie haben hier soeben im Sonderangebot einen Camembert zu 1,79 gekauft. Hm? Ich möchte Ihnen gerne einen Tipp geben. Da vorne, da liegt derselbe Käse zu 1,29 Mark. Gehen Sie doch dahin, nehmen Sie den. Sagen Sie mal, wer sind Sie denn überhaupt? Bitte, Sie da vorne, ich habe nachgeguckt. Was geht Sie denn das überhaupt an? Ich kaufe diesen Camembert schon seit Jahren. Ja, das ist ja gut, Sie sind wenn nicht Sie informiert, Fräulein. Ich weiß genau, was ich kaufe. Ich kaufe nur Sonnenkind aus Sonnenwind mit 40%. Ist ja gut. Was sind das Sie nicht für wollen? Das möchte ich aber auch machen. Liebe Frau, hören Sie doch mal zu. Diese Frau, ja, zu ja, das habe ich, weil nämlich Sonnenkind echte naturreine Kräuter aus sonnengereifter Hochhalm. Hören Sie doch auf mit der Scheiße. Lass mich doch nicht verrückt machen von so blöden Kindern. Euch blöde Kommunisten können wir hier nicht verbrauchen. Das war doch nur ein Tipp. Die kommen doch auf den Ort. Aber ich Urdelmensch, du warst gut. Du warst unheimlich gut, ehrlich. Du hast einen tollen Tod gehabt. Also ich... Aber ich hab dich doch gesehen. Du hast da gelegen vor dem Regal mit den heiteren Ölsardinen. Ey, Ursel, hast du gar nicht mehr mitgekriegt. Das gibt's jetzt wirklich. Du machst die Büchse auf, da liegen sie, eine neben der anderen. Wenn du genau hinschaust, Urselkind, sie lächeln. Die sind echt heiter. Mädchen... Das Manna kommt. Es gibt was zu essen. Ich hab keinen Hunger. Komm, sei friedlich, iss was. Ah, da ist es schon. Hokus Pokus, der beste Service, den es je gab. Komm, Urselkind, siehst es, und eine Serviette gibt's auch. Georg, schau mal. Oh, eine Dalton. Eine echte Mundkuschel. So, du Georgie, es ist dein Erfolg. Dalton, im Himmel wie auf Erden, es ist dein Sieg. Nimm sie weg. Hä? Weg damit. Weg damit, weg damit, weg damit, sag ich! Nimm sie weg! Aber Georg! Weg damit, sag ich! Georg! Nimm sie weg! Georg! Nimm sie weg! Nimm sie weg! Nimm sie weg! Nimm sie weg! Weg damit! Sie hörten zum Abschluss unseres Konzerts aus dem Musicum d'Adoneum die Polonaise in Astur von Frédéric Chopin. Der Interpret war Amadeus Liebenau. Das, meine Damen und Herren, war Dalton, das Spitzentuch der Könige. Ein Hörspiel von Horst Schlöttelburg. Es sprachen Georg Salbach, Werbetexter, Karl Liefen. Ursula, eine Konsumentin, Marlene Dickhoff. Lesko, Firmenchef, Günter Strack. Herbert, Ateliersleiter, Hans Timmerding. Lisbeth Salbach, Xenia Pförtner und viele andere. Musik Thomas Jahn, die Regie hatte Horst H. Vollmer. Sie hörten eine Gemeinschaftsproduktion des Hessischen Rundfunks mit dem Bayerischen Rundfunk und dem Sender Freies Berlin.